Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Hirse, der Hirsemann, und ich nehme hier gerade einen kleinen Teaser für euch auf, damit ihr wisst, um was es sich bei der nächsten Hirses Talk Lounge Episode handeln wird. Und diese ist natürlich zu finden auf hirsemann.wordpress.com. Ich wollte euch nur darüber informieren, was so die vorläufigen Themen sind, und ich fange jetzt einfach mal an, euch diese näher zu bringen. Ich werde einerseits über mein neues Handy reden, über hier speziell über Apps, die ich nur empfehlen kann, und über sinnvolle Apps, auch über ein paar Spiele und sowas. Dann werde ich über die so aktuelle Sachen reden, wie zum Beispiel den tragischen Tod von Dirk Bach, auf den werde ich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Dann werde ich noch über meine aktuelle Situation rund um die Schule und hier vor allem rund um Bus- und Bahnverbindung reden, denn da gab es auch eine schöne Story, die ich euch jetzt erzählen kann. Also mit der Bahn, da haut es auch nicht immer so hin, wie es sollte. Und der Bus kostet natürlich mehr, also bitte Änderung her. Und sonst habe ich bis jetzt noch keine Themen so gefunden und festgelegt. Aber es finden sich bestimmt noch einmal ein paar. Ich kann euch, obwohl ja, jetzt fällt es mir gerade ein. Ich habe mir den Film Resident Evil Retribution angeguckt. Und über diesen werde ich euch natürlich auch ein bisschen berichten. Und wer sich von euch nun fragt, ja, schön und gut Hirse, aber wann kommt denn jetzt diese Hirse Talk Lounge Episode? Ich weiß es selber nicht. Sie kommt auf jeden Fall noch im Monat Oktober, würde ich mal meinen. Und wir haben ja schon die erste Ausgabe hinter uns gebracht, die würde ich euch auch ans Herz legen. Die fand ich persönlich eigentlich recht gut. Und unter Hirses Talk Lounge kann man sich so vorstellen, da bin ich. Ich rede einfach über Sachen, die mich interessieren und ihr könnt mir zuhören. Und wenn ihr irgendetwas bezüglich des Podcasts mir zu sagen habt, einfach bei Twitter @realhirsemann oder eine E-Mail an hirse_trademark@web.de senden und mich da einfach, also im Betreff Hirses Talk Lounge eingeben, dann weiß ich schon, um was es sich handelt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir zum Beispiel noch ein paar Themenvorschläge geben könntet oder irgendwie Lob oder Kritik oder irgendetwas habt oder einfach nur mit mir über etwas quatschen wollt, das ich im Podcast erwähnen sollte. Also da würde ich mich schon sehr drüber freuen, wenn ihr da mithelfen könntet, den Podcast schöner und abwechslungsreicher zu gestalten. Und bevor wir hier kann ich das nicht mehr auf Audioboo veröffentlichen, dann kommt es eben bei SoundCloud online, dieses kleine Update. Und ja, Update kann man nicht sagen, dieser kleine Teaser. Auf jeden Fall, ich freue mich schon auf die neue Hirses Talk Lounge Episode. Ich werde die wohl aufnehmen, wenn ich Zeit habe. So zwischen Schule und Lernen und alles halt. Also auf jeden Fall, die Ausgabe wird kommen. Und ihr könnt euch sicherlich darauf freuen. Und ich kann euch so nur noch ans Herz legen, euch die neueste Raw Review, also vom Wrestling Takeover Podcast, von meinem Podcast anzuhören, zu finden unter wrestling-takeover.de.tl. Dann auf aktuelle Episode klicken, auf das Bild ganz unten. Und dann findet ihr diese Episode. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Wrestling-Podcast. Dort bin ich auch vertreten, sowie den ganzen Takeover-Podcast-Network auf takeover-podcast.de.tl. Und das ist jetzt wirklich mit diesem Teaser. Ich hoffe, euch gefallen hier ein paar Themen und macht fleißig mit und hört fleißig rein. Und ich hoffe auch, dass ein paar von euch sich dazu ermutigen, mir Feedback zu senden. Ich bin über Feedback jeglicher Art froh. Und natürlich bin ich noch froher über dieses Feedback, das sagt, hey Hirse, cooler Podcast, gefällt mir, macht Spaß zuzuhören. Und wer sich fragt, wieso die nicht so lang sind wie früher mal, ich möchte jetzt nur so 30 Minuten oder so podcasten, weil ich finde, dass man da gut viele Sachen erzählen kann. Man muss nicht alles in die Länge ziehen. Und ja, 30 Minuten, den Podcast, wie ich gesagt habe, den kann man ja beim Zähneputzen, beim Schlafengehen hören, also das geht dann schon mal besser. Auf jeden Fall bin ich euer Hirse, der Hirsemann, mit diesem Update hier und ich melde mich dann bei einer neuen Episode oder einem neuen Update wieder zurück. Bis dahin, Ciao.